Euer Herz und Augen lasst mit Eifer Flammen brennen, keiner vom andern lass durch Menschgewalt ich trennen. Nochmal, scheiße. Keiner den anderen durch Kleinmut je erschrecket, noch durch sein... Nee, scheiße. Was ist mal schon, reicht zu. Es warten auf mich in einem Meer von Blut, ertrunkene Seelen aus alter Schlachtenmut. Sag mir, Furcht. Scheiße. Die Ehrfurcht in mir, die Falten blass zu stehen. Sag mir es. Scheiße, Mego. Der Geist wird eins zwischen Wald und Meer. Schau, Löwe. Nochmal, noch scheiße. Die rote Macht. Scheiße, die lodernde Macht. Die Asche sich mit Erde mischt, mein Leben ist nun ausgelöscht. Die Erde nur... Scheiße. Geschrei der Gequälten zirbt, wenn's der Flammenhagel wirkt. Und wann und wo und wie es bringt, das ist zu lachen, das meine Beschwer. Nee, das war jetzt nicht, das war nur... Die Asche sich mit Erde mischt, mein Leben ist nun ausgelöscht. Die Erde nun in Dunkelheit bis in tiefste Ewigkeit. Geschrei der Gequälten zirbt, wenn der Flammen... Scheiße! Geschrei der Gequälten zirbt, wenn dich der Flammenhagel... Geschrei der Gequälten zirbt, wenn sich der Flammenhagel wirbt. Und wann und wo und wie es springt. Scheiße. Na gut, okay, aber die andere Strophe war schon gut. Durststechen im Kopf, raub mir den Verstand, nebelt sie... Scheiße. Wir stehen mit Zorn jeder Schmach gegenüber, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Wir stehen mit Zorn jeder Scheiße. Feuer der Nähe. Nochmal. Kraftvoll wissen wir zu wehren, was es kosten mag. Scheiße. Ich fühle, wie auch im Gemüt, der schöne Sommer welt und blast, wie schön an meines Lebens blüht, die kellische Masse. Als wär's ein Bild aus fremden Jahren, wird einmal Streben bleich. Scheiße. Diese Nacht wird bald vorüber sein. Okay. Ich schau mir das mal an. Eigentlich Schluss, ne?